Alle schwiegen still. Die Herren, weil sie nicht verstanden, worum die Auseinandersetzung eigentlich ging, und Adrio und Fuchur, weil sie tatsächlich unsicher geworden waren. »Ja«, sagte Adrio schließlich leise, »vielleicht ist es so, wie du sagst, Bastian. Wir können nicht wissen, wie die kindliche Kaiserin sich dir gegenüber verhalten wird.« Danach brachen sie auf, und schon nach wenigen Stunden, noch ehe es Mittag war, hatten sie den Waldrand erreicht. Vor ihnen lag eine weite, ein wenig hügelige Graslandschaft, durch die sich ein Fluss schlängelte. Als sie ihn erreicht hatten, folgten sie seinem Lauf. Adrio flog wieder wie früher auf Fuchur der Reitergruppe voraus und umkreiste sie in weitem Bogen, um den Weg zu erkunden, aber beide waren sorgenvoll und ihr Flug war weniger leicht als früher. »Glaubst du, Fuchur«, fragte Adrio, »dass es der kindlichen Kaiserin gleichgültig ist, was aus Bastian wird?« »Wer weiß. Sie macht keine Unterschiede.« »Aber dann ist sie wahrlich eine...« »Sprich es nicht aus. Ich weiß, was du meinst, aber sprich es nicht aus.« Adrio schwieg eine Weile, ehe er sagte, »Er ist mein Freund, Fuchur. Wir müssen ihm helfen, auch gegen den Willen der kindlichen Kaiserin, wenn es sein muss. Aber wie?« »Mit Glück«, antwortete der Drache. An diesem Abend wurde eine leerstehende Blockhütte an einem Fluss als Raststätte für die Nacht erwählt. Für Fuchur war sie natürlich zu eng, und er zog es vor, in luftigen Höhen zu schlafen. Auch die Pferde und Jicher mussten draußen bleiben. Während des Abendessens erzählte Adrio von einem Wasserfall und einer merkwürdigen Stufe in der Landschaft, die er gesichtet hatte. Dann sagte er wie beiläufig, »Übrigens sind Verfolger auf unserer Spur.« Die drei Herren sahen sich an. »Holla«, rief Hykrion und zwirbelte unternehmungslustig seinen schwarzen Schnauzbart. »Wie viele?« »Hinter uns habe ich 7 gezählt«, antwortete Adrio. »Aber sie können nicht vor morgen früh hier sein, vorausgesetzt, dass sie die Nacht durchreiten.« »Sind sie bewaffnet?«, wollte Hüsbald wissen. »Das konnte ich nicht feststellen«, sagte Adrio, »aber es kommen noch mehr aus anderen Richtungen. 6 habe ich im Westen gesehen, 9 im Osten und 12 oder 13 kommen uns entgegen.« »Wir werden abwarten, was sie wollen«, meinte Hydorn. 35 oder 36 Leute sind nicht mal für uns 3 gefährlich, wie viel weniger für Herrn Bastian und Adrio.« In dieser Nacht band Bastian das Schwert Sikander nicht ab, wie er es bisher meist getan hatte. Er schlief mit dem Griff in der Faust. Im Traum sah er Mondenkinds Gesicht vor sich. Sie lächelte ihm verheißungsvoll zu. Mehr wusste er beim Aufwachen nicht mehr. Aber der Traum bestärkte ihn in seiner Hoffnung, sie wiederzusehen. Als er einen Blick aus der Tür der Blockhütte warf, sah er draußen im Morgennebel, der aus dem Fluss aufgestiegen war, undeutlich 7 Gestalten stehen. 2 von ihnen waren zu Fuß, die anderen saßen auf verschiedenartigen Reittieren. Bastian weckte leise seine Gefährten. Die Herren gürteten sich ihre Schwerter um, dann traten sie alle gemeinsam aus der Hütte.